Kundgabe 5712. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.06.1953. Überraschendes Ende, auch für die Gläubigen. Für viele wird die Stunde des Endes überraschend kommen, die davon wissen. Denn auch sie wähnen sich noch fern, weil das Weltgeschehen noch keinen Niedergang erkennen lässet, weil ihnen die Zeichen des Endes noch nicht offensichtlich genug sind, wenngleich sie es wohl für möglich halten, dass sie in der Endzeit leben. Und auch meine Gläubigen können sich noch nicht ernsthaft mit dem Gedanken abfinden, dass sie das Ende erleben werden, denn auch sie stehen noch auf dem Boden der realen Wirklichkeit. Auch sie sehen die Mitmenschen stets in geschäftigem Treiben und das geistige Wissen erscheint ihnen fast unwirklich angesichts des Strebens der Weltmenschen, angesichts des irdischen Fortschrittes und der Hoffnungen und Erwartungen der Menschen von der kommenden Zeit. Auch sie also werden überrascht sein und erkennen, dass das unwirklich Scheinende zur Wirklichkeit wird und alle Erwartungen der Menschen zunichte werden. Das Ende wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Doch es kündet sich vorher an. Es wirft seine Schatten voraus. Es wird im Kleinen schon zuvor stattfinden. Es wird durch eine Naturkatastrophe von größtem Ausmaß sich ankünden. Und diese wird die letzte Mahnung, der letzte Hinweis sein auf das Ende. Und ob ihr Menschen zweifelt oder es nicht wahrhaben wollet, mein Plan von Ewigkeit steht fest. Und diesem Plan gemäß wickelt sich alles ab im Universum. Das Ende wird plötzlich da sein, weil meiner Mahnungen und Warnungen nicht geachtet wird, die wahrlich ständig den Menschen zugehen, um sie nicht unvorbereitet das Ende erleben zu lassen. Und das nur ist der Zweck meiner Ankündigungen, dass die Menschen sich darauf einstellen, dass sie sich auf das Ende besinnen und die Seelenarbeit in Angriff nehmen, dass sie leben entsprechend der kurzen Dauer ihres Leibeslebens, dass dennoch der Seele die Reife eintragen kann. Ich will, dass alle meine Mahnungen und Warnungen Verbreitung finden. Ich will, dass den Menschen darüber Kenntnis zugehe, wie ich auch will, dass ihnen schonungslos der Tag des Gerichtes und das Los der mir Abtrünnigen vorgestellt werde. Denn die Menschen können selbst ihre Rettung bewirken. Es braucht das Ende für sie keine Stunde des Schreckens zu bedeuten. Sie können dem Ende auch beruhigt entgegensehen, wenn sie befolgen, was ihnen ans Herz gelegt wird. Wenn sie sich vorbereiten darauf, das heißt, meinem Willen gemäß noch auf Erden leben, bis die letzte Stunde gekommen ist. Sie können wohl diese Stunde nicht mehr hinausschieben, doch sie können ihr bewusst entgegensehen, weil sie das Ende der Qualen bedeutet für die, die zu mir gefunden haben und nur die Menschen hart treffen wird, die sich losgesagt haben von mir und darum auch kein Anrecht mehr haben, die Erde zu bewohnen, die nur dem Ausreifen der Seele dienen soll. Es kommt das Ende so gewiss, wie die Nacht folgt auf den Tag. Es ist der Tag festgesetzt seit Ewigkeit. Doch ihr wisset ihn nicht. Aber glauben sollet ihr, dass ich erfülle, was ich ankündigte. Und immer noch ankündige durch Seher und Propheten, dass euch dieser Tag nahe bevorsteht, dass er euch alle überraschen wird und dass ihr darum jeden Tag schon als den letzten ansehen sollet, um nun bewusst zu leben und an euch zu arbeiten. Dann brauchet ihr nimmermehr das Ende zu fürchten, sondern ihr könnet voll vertrauend meinem Kommen entgegensehen, das euch, die ihr glaubet, erlösen wird aus großer Not. Amen.